chick on chicks in daddy's shoe. Undo Mary Lou. Do that tattoo, so be ein Sonnenschein, Mary Lou. Aus dem Hause vis-à-vis sieht man jeden Morgen früh die Mary Lou den Weg zur Schule gehen. Und sie schaut so nett daher, grüßt so freundlich, bitte sehr, da finden alle an ihr wunderschön. Hey, hey, hello, Mary Lou. Zieh mal an, dein Kleid ist schick und schick's in deine Schuhe. Und du, Mary Lou, du lachst dazu so wie ein Sunshine, Mary Lou. Ja, da ist sie jederzeit für alle Boys und Girls die Königin. Hey, hey, hallo, Mary Lou. Sieh mal an, dein Kleid ist schick und schick's in deine Schuhe. Und du, Mary Lou, du lachst dazu so wie ein Sonnenschein, Mary Lou. So wie ein Sonnenschein, Mary Lou. So be I.